1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, wir melden uns aus dem Wochenende zurück. Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Auf in eine neue Woche. Für uns eine etwas kürzere Woche, weil in Nordrhein-Westfalen am Donnerstag Feiertag ist. Aber ich freue mich, dass wir jetzt in alter Frische loslegen können. Freie Themennacht. Also, wer gerne mit mir sprechen möchte, 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Und die erste Anruferin heute Nacht heißt Jenny. Hallo Jenny. Hallo Jürgen. Und du bist 17 Jahre alt? Ja, genau. Das ist super. Ja. Um was geht's denn? Also bei mir geht's darum, dass ich vor 3 Jahren, also meine Mutter hat eine schwere Erkrankung gehabt, eine Gehirnblutung. Mhm. Dadurch bin ich ins Heim gekommen mit meiner kleinen Schwester, war dann auch jetzt bis vor 3 Monaten im Heim, mhm. bin dann zu meinem Vater vor 3 Monaten. Der hat ein Drogenproblem und ein Alkoholproblem, aber ich wollte halt unbedingt aus dem Heim raus. Ja. Wollte es dann einfach versuchen bei dem einmal, obwohl mir halt auch viele Leute davon abgeraten haben. Mhm. Dann habe ich halt bei ihm 1 Monat gelebt und in der ersten Woche, 2 Wochen ging es halt gut, aber dann kam das halt raus, also wie in den ersten 3 Jahren meines Lebens, wo meine Eltern noch zusammen waren, halt mein Vater wurde dann sehr aggressiv und halt wenn er unter Alkohol war und unter Cannabis, halt so eine krasse Charakterveränderung und da wurde halt aggressiv, wie gesagt. Mhm. Dann bin ich da weg, also geflüchtet, wo mein Vater dann... Aggressiv halt heißt, hat er dich geschlagen? Nee, aber er ist halt sehr bedrohlich. Also ja. Das hört sich jetzt komisch an, aber er ist dann halt so wie so ein, also sehr angsteinflößend. Verstehe. Und sehr auch randaliert und schreit rum. Mhm. Ja. Mhm. Und du warst aber alleine bei deinem Vater, nicht mit der kleinen Schwester. Nein, meine kleine Schwester hat einen anderen Vater als ich und die ist schon nach 1 Jahr, wo ich dann noch weiterhin im Heim geblieben bin, dann schon zu ihrem Vater gegangen. So, dann bist du jetzt wieder weg von deinem Vater, weil es so heftig war. Genau. Ja. Und wohin? Jetzt bin ich halt bei meiner Mutter, die borderline erkrankt ist halt seit der Gehirnblutung vor 3 Jahren. Und also das ist eine seelische Erkrankung, die man gar nicht so ganz einfach erklären kann, aber wo die Leute in vielerlei Hinsicht seelisch, ja, so man sagt ja so eine Grenzgängererkrankung, also an vielen Dingen leiden, um es mal ein bisschen allgemein auszudrücken. Ja, also so himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt, also immer so wechselnd. Und ja, jetzt bin ich hier seit 1 Monat und es ist halt ziemlich angespannt, der Alltag, weil meine Mutter halt auch so einfach mal so aggressiv wird ohne Grund und mich dann anschreit und sagt, ja, nächste Woche ziehst du aus. Und ich habe halt keinen richtigen Halt so. Und ich möchte gerne nach den Sommerferien jetzt mein Abi machen und das ist einfach alles so, ich weiß nicht, ich habe immer das Gefühl, dass mir so der Teppich unter den Füßen weggerissen wird und ich einfach keine richtige Basis habe, weil ich möchte was aus meinem Leben machen, nur mir kommt sofort, hat mir immer wieder Steine. Also immerhin hast du es geschafft, die letzten Jahre, trotz aller Schwierigkeiten, schulisch so weit voranzukommen, dass du jetzt kurz vor dem Abitur stehst. Ja, also ich komme dann in die 11. Klasse. Ach so. Ja, das wäre dein Fachabitur nächstes Jahr. Nee, ich bin jetzt, ich habe den qualifizierten Realschulabschluss und wird dann in die Oberstufe gehen. Ach so, nach verstehe. Dem Sommerferien. Ach so, gut, dann dauert es ja eine Weile bis zum Abi. Ja. Ist deine Mutter denn, abgesehen von der Borderline-Erkrankung, sonst einigermaßen fit und auf den Beinen? Ja, sie ist auf den Beinen, aber sie hat auch eine sehr schwere Kindheit gehabt, ist halt auch in Therapie und sie erzählt mir dann auch oft davon und es ist halt auch viel passiert in der Vergangenheit, wo ich noch bei ihr gelebt habe und das kommt dann auch manchmal alles wieder hoch. Und wie war denn euer Verhältnis, während du im Heim warst? Wie war der Kontakt? In der Anfangszeit habe ich bei einer Freundin von meiner Mutter gelebt, wo sie halt auf Intensivstation war, wegen der Gehirnblutung, die auch an dem Begräbnis von meiner Oma passiert ist. Also das hing alles so zusammen. Mhm. Und dann hatte ich halt keinen Kontakt mit meiner Mutter, nicht so intensiven, weil sie halt in einem anderen Bundesland war, im Krankenhaus. Mhm. Und dann in der Zeit, wo ich dann im Heim war, ja, es geht. Ab und zu also, besucht? Ja, ab und zu. Wollte sie, nicht so wirklich eng und intensiv. Wollte sie eigentlich, dass du jetzt dann wieder zu ihr kommst? Ich bin ja zu meiner Mutter geflüchtet. Wegen des Vaters, achso. Achso, das heißt, ihr blieb ja gar nichts anderes übrig, als dich dann aufzunehmen. Ja, also so weit ist sie dann auch noch gut mit mir, dass sie dann sie weiß ja, wie gefährlich mein Vater ist. Sie hat das ja selber mitgemacht. Aber glaubst du so ganz tief in ihrem Inneren, dass es ihr eigentlich lieber wäre, alleine zu leben, ohne dich? Ja, sie sagt auch oft, das ist ihr zu viel und sie möchte, also sie hält das nicht aus mit mir. Und sie schimpft zum Beispiel, wenn ich morgens noch am Schlafen bin, höre ich sie dann immer in der Küche dann rumschreien, ja, das ist beleidigt ja dann, mich halt und sagt, mir, du hältst keine Ahnung. Das ist aus. Ja dann auf Dauer für dich nicht gut und für sie auch nicht gut. Das ja. heißt, du bist ja schon 17 Jahre alt, wann wirst du 18? Ja, jetzt in ein paar Monaten. Ach schon. Mhm. Ja. Das heißt, man müsste irgendwie einen anderen Weg für dich finden. Vielleicht in einer WG oder ich glaube, es gibt auch noch vom Jugendamt in solchen speziellen Fällen auch eine Unterstützung für Leute, die jetzt so schon 17, 18 sind. Dass du in irgendeiner anderen Weise eine Unterkunft oder vielleicht sogar einen Zuschuss für eine kleine eigene Wohnung bekommst oder irgend sowas. Ja. Das wäre wahrscheinlich für dich auch das Liebste, oder? Ja, ich würde halt lieber hier wohnen, weil hier habe ich auch noch mein Zimmer, aber... Also du würdest schon lieber bei der Mutter wohnen? Ja, ich wünsche mir das eigentlich hier schon seitdem ich heimgekommen bin, dass ich einfach zu Hause bin. Ja, das Problem ist ja wahrscheinlich, wenn die Mutter erkrankt ist, psychisch erkrankt ist, dass das vielleicht dann wirklich nicht so geht. Ist sie denn in Behandlung, deine Mutter? Ja, in psychologischer Behandlung ist sie. Also die macht Therapie. Ja. Also, das ist jetzt ein Problem. Willst du es noch eine Weile da versuchen, bis du selbst einsiehst, es geht nicht? Oder du überlegst jetzt schon irgendwie einen Ausweg, dass du vielleicht in der Nähe deiner Mutter wohnen bleibst, aber dennoch deine eigenen vier Wände hast? Das wäre vielleicht das Allerbeste. Ja. Aber ich verstehe schon, dass du willst natürlich auch ein bisschen so, ja, so ein Zuhausegefühl haben, ne? Und nicht immer hin und her gerissen, mal da und. Ja. Ja, ich fühle mich noch nicht so wirklich bereit, dass ich so eine eigene Wohnung nehme oder so. Jetzt, wie lange genau bist du jetzt bei deiner Mutter schon? Jetzt bin ich seit 1. Mai hier. Seit 1. Mai, das ist ja noch nicht so lange. Könnte es sein, dass das vielleicht auch noch so eine Angewöhnung, eine Eingewöhnungsphase ist, dass ihr beiden euch vielleicht doch arrangiert miteinander? Ja, das hoffe ich eigentlich. Vielleicht könntest du ja auch mal mit zu der Psychologin gehen, zu der deine Mutter geht. Vielleicht ist das auch ganz hilfreich, wenn da mal eine dritte Person etwas vermittelnd einwirkt. Ja, das habe ich auch schon gemacht, aber ja. Hat nicht viel gebracht. Ich weiß nicht, der ist mir sehr unsympathisch, der Therapeut von meiner Mutter. Ach so. Ja, dann geht's nicht. Nee. Hast du denn da in der Wohnung auch ein eigenes Zimmer? Ja, das geht schon. Ja, ich habe auch dann meine Sachen jetzt vor ein paar Wochen dann halt von meinem Vater dann abgeholt. Ja. Jenny, wir überlegen mal im Hintergrund hier bei uns ein bisschen weiter, ob wir dir vielleicht noch da auch was Konkretes an die Hand geben können, wie du dich verhältst oder wie lange du das auch aushalten solltest da. Ich verstehe deine Sehnsucht. Ja. Andererseits muss man vielleicht dann irgendwann auch entscheiden, es geht nicht. Und dann muss eine Lösung gefunden werden, die für dich gut ist, die für dich dann auch wirklich eine Perspektive hat und wo du dich irgendwie auch sogar darauf freuen kannst. Ja. Wir werden es so machen. Wir rufen dich gleich nochmal an. Okay. Und dann werden meine Mitarbeiter im Hintergrund dir mal ein bisschen versuchen zu helfen. Alles klar? Okay. Ja, und ich finde deine Sendung sehr gut und sehr interessant. Also wirklich. Danke sehr. Ich höre die jeden Abend, weil ich das wirklich sehr interessant finde. Und ich finde, du hast sehr gutes Therapeutisches und also du kannst sehr gut mit Menschen umgehen. Das finde ich sehr gut. Ich danke dir. Ich danke dir für die Blumen, Jenny. Sehr nett von dir. Alles Gute und du legst bitte auf und wir melden uns. Ja, okay. Tschüss. Ja, tschüss. 0800 220 5050, unsere Nummer. Und die E-Mail-Adresse lautet domian@wdr.de. Herzlich willkommen, Cornelia, 49 Jahre alt. Schönen guten Abend, Domian. Cornelia, um was geht's? Es geht um Stalking. Bist du betroffen? Ja, leider. Beschreib's, was ist los? Ja, gute Frage. ich habe sowas noch nie erlebt. Und seit 4 Monaten geht das so. Seit 7 Monaten? Seit 4. Seit 4? Seit 4. Was geht denn da? Ja, also mir wurden, also anfänglich, ja, bevor ich das nicht so richtig gesteckt hatte, zwei Autos zerstört. Oh. Eine Wohnzimmerscheibe. Moment, was wurde mit den Autos gemacht? Da wurden 27 Reifen zerstochen. 27 Reifen zerstochen? 27 Reifen zerstochen, ja. Wie 27? Ein Auto hat 4 Reifen. Ja, aber 2 Autos und dann immer wieder. Ach. Na, also ich wundere mich selber. Also bei einem Angriff waren alle 4 Reifen? Nein, nicht bei einem Angriff. Innerhalb der 4 Monate. Ach so, immer wieder mal einen Reifen zerstochen. Ja. Nein, mal einer, mal 3, mal 4. Ja. Und das Blech, der Lack auch beschädigt? Nein, eine Heckscheibe, eine Seitenscheibe. Zerschlagen. Ja. Mit so einem großen Stein. Mhm. Die Steine habe ich gesammelt bei mir hier. Mhm. Polizei eingeschaltet natürlich. Ne? Ja. Und ich wurde auch einmal täglich angegriffen. Ja. Das heißt, du kennst die Person, um die... Ich kenne die Person. Was, ja, wer ist leider. Das denn? Wer ist das denn? Das ist ein Bekannter von einem Arbeitskollegen. Ein Bekannter von einem Arbeitskollegen? Ja, also wir hatten, wo ich letztens gearbeitet hatte, hatten wir alle Grillparty, letzten Sommer. Mhm. Und da habe ich diesen guten Mann kennengelernt, in Anführungsstriche. Ja. Ne? Und ich dachte Freundschaft. Ne? Achso, es kam schon zu einem engeren Kontakt miteinander? Nein, nicht engeren, eigentlich nicht. Naja, Freundschaft ist ja schon engeren Kontakt. Mhm. Also ja, wie geht's? Ja, ne? Ja. Also Bekanntschaft. Bekanntschaft, genau. Aber der wollte mehr. Der wollte mehr, habe ich aber im Nachhinein erst erfahren. Achso, während des Kontaktes, so, ja. habt ihr euch denn dann außerhalb dieses Festes da auch dann mal getroffen und euch unterhalten? Ja, Kaffee eingeladen worden und so, ne? Und da hast du noch nicht gewittert, der will eigentlich mehr? Nein, weil ich ein bisschen naiv bin, denke ich mal. Ja. Weil ich hatte... Hast du es denn gemerkt, dass der mehr will? Zu spät wahrscheinlich. Gehe ich mal von aus. Ja. Zu spät, weil ich... Ja gut, aber da ist ja viel Zeit vergangen. Seit 4 Monaten gibt es dieses Stalking-Vorfälle. Mhm. Und dazwischen ist ja dann viel Zeit vergangen. Wann hast du es gemerkt, dass er... Also, ja, ich will nicht lügen. Vor 3 Monaten, sag ich mal so. Ach, erst? Da lief die Sache schon. Ja, natürlich. Wie fing das denn dann mit dem Stalking an? Ja, das ist, das hört sich ein bisschen dumm an, wirklich naiv an und dumm an. Das liegt aber daran, dass ich bis dato, ich bin zwar 49, aber bis dato nur einen Mann hatte in meinem Leben. Mhm. Und ich bin stolz darauf. Mhm. Und zwar mein Ex-Mann, der leider verstorben ist. Mhm. Mhm. Und Vater meiner 4 Kinder ist. Mhm. Ne? Mhm. Und ich hatte, wie gesagt, keine Ahnung und so. Ne? Ich fühlte mich geschmeichelt, wie das so ist. Mhm. Ne? Und als ich merkte, dass der mehr wollte, da habe ich mich natürlich zurückgezogen, habe ich ihm einen Korb gegeben. Mhm. Ich habe gesagt... Wie hast du das denn gemerkt? Hat er gesagt, er will mit dir zusammen sein oder was? Wie hast du das gemerkt? Nein, der wurde immer aufdringlicher. Mhm. Okay, also hast du gesagt, nein, Freundschaft, Bekanntschaft, ja. Und ja, so. Und dann, genau. ging das mit dem... auf einmal zerstochene Reifen. Ach so, das fing gleich mit den Reifen an. Ja, das fing gleich mit den Reifen an. Und dann, der machte mir noch weiß, das wäre mein Nachbar gewesen. Also der Täter machte dir weiß. Der Täter, mhm, genau, ja. Mhm. Und ich war noch so naiv, hab ihm geglaubt. Ne, weil ich... Lass uns mal die ganzen Sachen aufzählen, damit wir uns noch ein besseres Bild machen. Ja. Also, der hat dich tätig schon angegriffen. Ja, das war ein bisschen später dann gewesen. Wie hat er das gemacht und wo hat er das gemacht? Also, in meiner Wohnung. Hm? Ich dachte, meine Tochter, die von der Arbeit kommt, sie ist 18, schellt bei mir. Hm? Ich mache die ahnungslose Tür, drücke mir den Summer. Ja. Und... es steht nicht meine Tochter da, es steht er da. Mhm. Und ich wollte nicht, dass er reinkommt. Ich wollte meine Tür zumachen. Mhm. Und er macht sie auf. Ach also so. Er drückt mich in meine Wohnung rein. Ja. Na? Was hat er dann mit dir gemacht? Ja, dann hat er mich in die Küche geschoben, sage ich mal so. Mhm. An beiden Armen, Oberarmen. Und da gab es sehr große blaue Flecke. Mhm. Was sie mir im Nachhinein auf Anraten auch bescheinigt lassen habe vom Arzt. Wie bist du wieder losgeworden? Das ist eine gute Frage. Das hat sehr lange gedauert. Ich danke noch heute meinen unmittelbaren Nachbarn. Mhm. Der hat mich aufgenommen für 2 Stunden. Also hast du Hilfe gerufen? Nein, konnte ich nicht. Weil, Domian, wie soll ich das jetzt erzählen? Wie hat der Nachbar denn, wie ist der aufmerksam auf dich geworden, der Nachbar? Nachbar bedeutet für mich im Nachbarhaus, nicht in meinem eigenen Haus. In meinem eigenen Haus hat mir niemand geholfen. Ja. Na? Und im Nachbarhaus, also ich habe ihn beruhigt, indem, dass ich gesagt habe, kannst du bitte zu deinem Auto gehen, ich komme nach. Ach so. Na, er wollte mit mir reden. Na? Und ich sage, kannst du bitte zu deinem Auto gehen? Und er wollte mich nicht in Ruhe lassen. Er hat mich im Treppenhaus schon festgehalten. Und ich konnte mich da auch irgendwie lösen. Ja. Ich denke mal... Und hat der Nachbar dir draußen geholfen? In anderem Haus. Habe ich geschellt, auf gut Glück. Also, die hat aufgemacht. Also hochdramatisch alles. Hochdramatisch. Und der ist in der Zwischengang. Okay. Der Angriff, der dramatisch war, der dich in Angst und Schrecken versetzt hat. Die zerstochenen, immer wieder zerstochenen Autoreifen, 27 an der Zahl. Ja. Was macht er noch? Bis heute, jedes Mal Festnetz und Handy, Terroranrufe. Ich habe natürlich keine Beweise. Polizei braucht Beweise. Fangschaltung. Ja. Kannst du das bitte der Polizei sagen? Keine Ahnung, die machen irgendwie nichts, in Anführungsstriche. Ne? Also das Einzige, was ich habe, wo er meine Heckscheibe zerstört hat, haben wir auf Video. Na gut, das ist doch schon mal was. Ja, Gott sei Dank. Und dann gibt es auch einen Zeugen, nämlich den Nachbarn. Genau. So. Hast du ihn angezeigt, diesen Mann? Natürlich. Ja. Auf jeden Fall. Und es ist nichts passiert bislang? Nein, bislang nicht. Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich wirklich nicht. Ich auch nicht. Weil es gibt doch dieses neue Stalking-Gesetz. Ich weiß nicht genau. Das weiß ich nicht. Ja, gibt es. Doch. Das ist im Bundestag voriges Jahr oder vor 2 Jahren verabschiedet worden. Das wirklich den Opfern viel, viel mehr hilft und helfen kann, als das früher der Fall war. Da muss irgendwas passieren. Das, das kann ich mir nicht vorstellen. Sprichst du mit dem, wenn der anruft? Nein, darf ich nicht und will ich auch nicht. Ja. Erstens will ich es nicht. Ja. Zweitens darf ich es nicht wegen der Polizei. Die haben mir das verboten. Finde ich auch korrekt. Ja. Na? Ich verstehe nicht, warum die keine Fangschaltung legen. Verstehe ich nicht. Das verstehe ich natürlich auch nicht. Ja, frag doch mal. Warum sagst du nicht? Weil der ruft nicht von seinem Handy aus an, immer von Telefonzellen. Ach so. Na, und das weiß ich nicht, wie das... Das heißt, da müssen Sie dem doch schon mal nachgegangen sein, um das rauszukriegen. Ja, ich habe denen auch so viele Tipps gegeben. Da muss doch schon eine Fangschaltung stattgefunden haben. Das weiß ich nicht. Sonst wüssten Sie das ja nicht mit dem Telefonhäuschen. Nee, also ich bin der Meinung, der macht das von einer Telefonzelle, weil normalerweise, wenn er von Handy anrufen würde, wäre die Nummer da. Nee. Okay, das können wir auch unbekannt machen, klar. Ach so, das vermutest du nur mit dem. Ich vermute das. Auf jeden Fall. Also, das ist ja natürlich eine Horrorsituation für dich und auch für deine Kinder. Ja, natürlich. Ja? Dass es ja erstmal jetzt auch materiellen Schaden gibt an den Autos. Auf jeden Fall. Oder am Auto. Ja. Und du auch Angst um dein Wohlbefinden, dein Leib und Leben hast. Ne? Natürlich. Ja. Erstens das. Aber da bin ich immer, wie soll ich mich ausdrücken? Ich nehme mich immer ein bisschen zurück. Ja. Was mich betrifft. Aber wenn es um meine Kinder geht, okay, die sind erwachsen, in Anführungsstriche, aber wenn es um meine Kinder geht, dann sehe ich rot. Wie alt sind die? Also die Jüngste ist 18. Lebt ein Kind noch bei dir? Ja, natürlich, die 18-Jährige. Die 18-Jährige. Ist die auch schon behelligt worden von ihm? Also der Freund von meiner Tochter ist bei der Arbeitsstätte. Ah ja. Ja, also pass auf. Ich kann das gar nicht verstehen, dass die Polizei da nicht massiv durchkommt. Ich auch nicht, Domian. Ich rate dir, dir einen Rechtsbeistand zu nehmen. Ja, habe ich gemacht schon. So, und was sagt der Rechtsanwalt? Ja, wie gesagt, wir hatten am 27. eine Gerichtsverhandlung und... Nee, das weißt du, hast du noch nicht gesagt. Ja, sage ich jetzt dann. Hatte ich dann Kollegen vielleicht gesagt vorher. Ne? Und dann, da ist nichts gelaufen, sondern die Gegenseite hat veranlasst, dass es vertagt wird. Und ich warte jetzt auf Termin, auf neuen Termin. Aha, aber also, ich kann nicht mehr. Ich bin voll am Zittern, aha, voll nervös. Also da ist schon was doch gelaufen. Wenn es schon eine Gerichtsverhandlung gab, dann ist ja doch schon, ist die Polizei dann doch schon tätig geworden. Ja, es geht um die einstweilige Verfügung, weil ich habe eine einstweilige Verfügung beantragt. Seit 14.04. Damit er mir nicht in meine Nähe kommt. Ja, also dann ist ja doch schon einiges in die Wege. Das hört sich gerade so an, als wäre ja gar nichts gemacht worden. Also nee, es interessiert ihm aber nicht. Der macht das trotzdem weiter. Der kommt in meine Nähe, der jeden Nacht in Straße. Du hast einen Rechtsanwalt, der kann dich aufklären darüber, wie die wie die Gesetzeslage ist. Dann würde ich dir raten, wenn du mit dem nicht so richtig zurechtkommst oder dich dann nicht gut aufgehoben fühlst, Kontakt mit dem Weißen Ring aufzunehmen. Mhm. Schon mal von gehört? Ja, habe ich schon mal. Unbedingt machen. Die haben sich auch an mich gewandt durch die Polizei. Ah. Aber sie wollten, also nicht, ich möchte nichts Böses sagen, aber sie wollten mir nur einen Scheck geben für einen Anwalt. Aber da ich rechtsschutzversichert bin. Ja, nochmal ansprechen. Guter Verein, habe ich nur gute Sachen bisher erfahren. Das sind gute Leute. Nochmal ansprechen. Also diese beiden Sachen nochmal richtig in die Wege leiten. Und ich hoffe, dass dann auch ein bisschen mehr Druck in die ganze Sache kommt und du auch ein bisschen entlastet wirst. So, Cornelia, wenn wir noch irgendeinen Tipp von einem Zuschauer oder Zuhörer kriegen, reichen wir es auch gerne an dich weiter. Dankeschön. Alles Gute, hoffentlich bist du in Karl bald los. Ja, ich hoffe auch. Alles Liebe. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050. Uwe, 34. Guten Morgen. Hallo Uwe, was ist dein Thema? Ja, meint ihr erst noch zu dem einen, die Dame, die gerade dran war. Ja. Da kann man eine Fangschaltung machen über den Anbieter, kostet 25 Euro. Ja, eben. Also, ja, finde ich auch. Okay. Okay, also mein Thema ist halt, ich habe mich in einer Prostituierte verliebt. Auch nicht so einfach. Richtig. Auch nicht so einfach. Du hast dich in eine Prostituierte verliebt, die du als Kunde besucht hast. Richtig. Ja. Ich war mit einem Kollegen auf Tour, habe richtig eingesoffen und bin dann da rein und habe sind da rumgelaufen und sagte mal, ja, mein Kollege sagt, ich muss da nochmal rein. Bin dann da halt nochmal rein und habe sie dann halt gefragt, ob sie denn mit in die Stadt kommt. Und ja, ich kann Feierabend machen. Und dann hat sie es halt auch gemacht. Hat noch eine Kollegin mitgenommen, wegen meinem Kumpel. Aber du hattest sie vorher schon als Kunde besucht? Nein, überhaupt nicht. Ach so, der Kollege sagt, ich muss da noch mal rein. Ich muss da noch mal, ich bin da noch mal rein. Meine Kollegin auch noch mal mit rein. Aber du warst vorher dann auch schon mal drin? Richtig, einmal. Und hattest dich aber von ihr nicht bedienen lassen? Nein. Von einer anderen Frau? Genau. Du warst bei dieser Frau nicht? Richtig. Okay. So, und dann bin ich dann halt, sind sie beide halt mit uns in die Stadt gegangen, haben dann halt in der Stadt auch viel Spaß gehabt, habe dann auch abends bei mir zu Hause mit ihr geschlafen. Oh, ging mal flott. Ja, und dann sagte sie dann, bevor sie gegangen ist, ja, morgen weißt du eh nicht mehr, wer ich bin, du willst mich eh nur als Prostituierte wieder hinstellen und sagt, du kannst mir gerne deine Telefonnummer geben, dass ich dich dann halt anrufe. Ja, das tust du doch eh nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, klar tue ich das. Und dann habe ich sie dann halt um 12 eine SMS zurückgeschickt. Und dann kam es dann halt so im Gespräch, dass sie von jemandem gezwungen wird, von dem sie einen Autoschrott gefahren hat, der von ihr halt eben 50.000 Euro dafür haben möchte. Wie gezwungen wird? Zu was gezwungen wird? Ja, die wird also praktisch gezwungen. Zur Prostitution? Richtig, um dieses Auto halt eben abzuzahlen. Okay. Können wir das nicht nachprüfen? Lass uns mal so stehen, ja. Richtig, genau. So, und ich habe zwar dieses Geld, aber ich bin am Überlegen, ob ich jetzt zahlen soll oder nicht. Ne? Ich verstehe. Wie viel? 50.000? 50.000, richtig. Wann hast du diese Frau kennengelernt? Vor 3 Monaten. Die war bei dir mit zu Hause? Genau, die kommt also dreimal die Woche, ist sie auch abends bei mir zu Hause. Arbeitet sie in deiner Stadt? Richtig. Ja. Bist du ein relativ wohlhabender Mann? Ja, ich habe, wie gesagt, ich habe eine eigene Firma. Ah ja. Das hat die Dame dann auch natürlich gesehen, so wie du wohnst und genau. Alles so, ne? Richtig. Und jetzt weiß ich halt nicht, ob ich mein guter Kollege, mit dem ich da halt war, der sagt halt, ja, überleg dir das mit deinem Geld. Ne? Uwe, weißt du was? Was sofort in mir gerade eine Stimme gesagt hat, als du das so erzählt hast, lass bloß die Finger davon. Mhm. Lass bloß die Finger davon. Sicher, es gibt solche Geschichten und es gibt solche Schicksale, aber es gibt noch mehr Betrugsstories, wo Männer, wie du jetzt in deinem Fall, voll auf die Schnauze fallen und das Geld ist weg. Mhm. Weißt du? Richtig. Also da wäre ich sowas von vorsichtig. Da würde ich mich aber nur tausendmal kundig machen, was da im Hintergrund los ist und warum ist sie dem ausgeliefert, kann man da nichts machen, kann sie nicht zur Polizei gehen und wie sind die genauen Verhältnisse. Ich würde da nie im Leben, stell dir mal vor, 50.000 Euro, was das für Kohle ist. Richtig, richtig. Das ist natürlich, wie gesagt, sie kommt ja auch, wie gesagt, auch immer, wenn sie Feierabend hat, also mindestens dreimal die Woche zu mir, ne? Und verlangt da ja auch nichts von mir irgendwo oder so. Mhm. Mhm. Was ist denn deine Einschätzung, dein Gefühl? Ich meine, 3 Monate, du hast die jetzt schon oft getroffen. Was ist denn so dein Gefühl für die Frau? Also verliebt ist mir klar, so ich meine so von der Persönlichkeitseinschätzung, obwohl die Persönlichkeitseinschätzung natürlich nicht funktioniert, wenn man verliebt ist. Dennoch stelle ich die Frage. Also ich würde sie so einschätzen, nein, dass sie halt bei mir bleiben wird. Mhm. Aber wie gesagt, mein bester Kollege sagt halt, sie wird abhauen. Mhm. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt auf meine Gefühle hören soll oder halt auf meinen besten Kumpel, der wie eigentlich wie ein Bruder für mich ist. Da würde ich mal eher jetzt auf der Seite des besten Kumpels stehen. Der kennt sie ja jetzt schon. Richtig. Ne? Und der war ja von Anfang an dabei, der kann ja alles einschätzen. Und der sieht das natürlich sachlicher, als du es siehst, weil du bist verknallt und da ist Sex im Spiel und insofern sehr viel Irrationalität. Richtig. Hat die das denn erbeten von dir, richtig? Nein, nein, nein, nein. Die hat dir die Geschichte erzählt, aber so, dass man auch daran fühlen konnte, dass sie sich freuen würde, wenn du sagen würdest, okay, komm Mädchen, hier 50.000 und du bist frei. Richtig. Mhm. Wie lange ist sie da in dem Geschäft schon? Sie ist jetzt schon 9 Monate in dem Geschäft. Ja. Und wie gesagt, also sie hat es jetzt, ich habe sie dann halt mal gefragt, warum sie denn da halt für arbeitet und. Und dann sagte sie, sie wollte da irgendwie nicht immer so mit raus. Und dann habe ich gesagt, das muss doch irgendwie einen Grund haben, weil sie manchmal auch richtig schlecht drauf war, mit mir gar nicht am Telefon reden wollte. Mhm. Ne, weil ich auch bin, also tagsüber, wenn sie da ist, mit ihr auch telefoniere. Und das dann wäre, sagte sie, ja. Ne, ja, Entschuldige. Heute nicht und ja. Dann habe ich es halt irgendwann mal rausgekriegt, warum. Mhm. Also musstest du ihr das sehr so aus der Nase rausziehen? Richtig. Mhm. Was wieder für sie sprechen würde. Genau. Dass sie da nicht mit hausieren geht. Richtig, und wie gesagt, also manchmal ist sie halt auch fix und fertig und sagt, ich will gar nicht mehr reden und. Was hat sie vorher gemacht? Also vorher hat sie im Motelfach gearbeitet. Ja, und dann kam diese Geschichte. Genau. Der hat sie dann halt dazu gezwungen, dieses Auto halt eben da abzubezahlen. Mhm. Also auf diesem Wege, ich habe diesen Typen auch schon gesehen und sie hat auch schon zu ihnen gesagt, hier, ich habe jemanden kennengelernt, ich stand also daneben. Und den habe ich kennengelernt. Er ist gerne bereit, jeden Monat für mich 1.500 Euro zu bezahlen. Ich will hier raus. Ich will zu Ihnen. Und er sagt, nein, solange das Geld nicht da ist, gehst du hier nicht. Ach, das hat sie in deiner Anwesenheit diesem Mann gesagt? Richtig. Hm. Warum geht sie nicht zur Polizei? Weil sie Angst hat. Hm. Weil sie wirklich tierische Angst hat, dass er sie verfolgt. Hm. Tja, gut, aber das kann man ja, das könnte sie der Polizei ja auch sagen. Es geht nur um dieses Auto. Nur um dieses eine Auto. Angeblich um dieses Auto. Was genau ist da vorgefallen? Also sie ist mit diesem Auto in die Diskothek gefahren, mit einer Freundin von ihr und sie hat jemanden, die dann auf der Rücktour hat jemanden die Vorfahrt genommen. Und in dem Moment zahlt keine Versicherung. In welchem Verhältnis stand sie denn vorher zu diesem Mann? Sie kannte ihn nur so flüchtig, bis aber die Freundin kannte ihn halt besser und deswegen haben die sich das Auto ausgeliehen. Da zahlt keine Versicherung in so einem Fall, das gibt's doch auch nicht. Nee, ich habe also auch wirklich einen Versicherungsmakler nachgefragt, der hat gesagt, nein, sobald jemand einen die Vorfahrt nimmt, dann wird nur das Auto von der Gegenpartei bezahlt und also die Haftpflichtversicherung, so, Eigenhaftpflichtversicherung macht auch nichts. Ja, ja, ja. Was war denn das für ein Auto? Mercedes. Mhm. Also ein größeres, ein fast nagelneues Auto. Ja. Also das ist ja nur ein schweres Delikt, wenn jemand eine Frau mehr oder weniger auf den Strich treibt und schickt, um die Schulden zurückzuzahlen. Wäre sie bei der Polizei am besten aufgehoben. Uwe, ich kann dir ja nur so eine Baucheinschätzung sagen von der Geschichte. Mhm. Auch nur aufgrund der Fakten, die du jetzt gerade hier erzählt hast. Ich würde es nicht machen. Genau das Gleiche sagt mein Kollege. Ja, und ich nehm das so ernst, wenn dein Kollege das sagt, weil der ist hautnah an der Geschichte dran und der weiß alles, er kann es einschätzen. So, aber auch zum Beispiel, sie sagt dann auch, okay, also ich meine, sie weiß nicht, dass ich dieses Geld habe. Ich habe es ihr nicht gesagt. Und sie sagt dann auch, okay, dann muss ich dieses Geld halt abarbeiten. Dann dauert es halt länger, dass ich bei dir bin. Und na, dann dauert es halt noch 2-3 Jahre, aber ich will dich immer nicht verlieren, sagt sie. Ja, es ist ganz, es kann stimmen, es kann aber auch ganz perfide sein, dass sie dich damit unter Druck setzen will und dir natürlich ein irres schlechtes Gewissen damit macht, wenn es machen würde, macht. Sie macht's ja schon. Würde dir das leicht fallen, die 50.000 Euro, oder wär's für dich auch schon eine Stange Geld? Natürlich auch schon eine Stange Geld, aber ne, ich müsste natürlich, also ich, wie gesagt, ich hab's, weil durch Handys verdient man natürlich auch schon eine Menge Geld. Okay, also wie gesagt, meine Einschätzung ist, es nicht zu tun. Wenn, dann nochmal mit ihr genau den, also nicht wenn, sondern auf jeden Fall nochmal mit ihr genau das durchsprechen, was passieren würde, wenn sie sich der Polizei, wenn sie sich da meldet. Vielleicht die ganze Sache mal mit einem Rechtsanwalt beraten, mit einem Rechtsbeistand. Ne, damit sie auch weiß, was für Rechte sie wiederum hat, was sie machen kann und so weiter. Mit vorsichtiger Hand rangehen, erstmal alle anderen Wege mal austesten, aber auf keinen Fall der 50.000 Euro hinlegen. Ist meine Einschätzung, schließe ich mich deinem besten Freund an. Mhm. Uwe, handle richtig, wie auch immer. Alles Gute wünsche ich dir. Aber einen Gefallen musst du mir noch tun. Bitte. Du musst mir noch ein Autogramm von dir schicken. Sehr gerne. Und von deiner allerbesten Freundin möchte ich auch eins haben. Von Hella von Sinnen? Richtig. Wir haben hier noch Kärtchen. Genau. Schicken wir dir gerne eins mit. Mhm. Alles Gute. Uwe, wir rufen dich gleich nochmal an wegen deiner Anschrift. Okay, alles klar. Okay, tschüss. Ja, tschüss. Tschüss. Markus, 29. Hallo Markus. Ich grüße dich. Markus. Ja. Du bist hier. Um was geht's? Ja, ich habe absolute Scheiße gebaut. Was ist los? Ich habe meine Freundin geschlagen. Wann? Ja, vor Freitag. Warum? Ja, ich muss dazu sagen, ich bin Alkoholiker. Jetzt auch besoffen? Besoffen nicht, aber angeblasen. Gebe ich dir offen nicht so. Ich höre es schon. Sie, Was war vorgefallen am Freitag? Es fällt mir ganz, ganz, ganz, ganz schwer, darüber zu reden. Wie gesagt, ich habe meine scheiße Alkoholsucht, von der ich weg will. Komme ich aber leider nicht. Ich habe 2 Entzüge hinter mir gemacht. Einmal in der Psychiatrie und einmal auf einer normalen Station. Ja. Leider nichts genützt. Der Drang zur Flasche war leider zu groß. Wie lange Alkoholiker schon? 2 Jahre. Wie? 2 Jahre. 2 Jahre. Ich kann es nicht abschätzen, du merkst es nicht, wenn du Hardcore säufst, du merkst nicht, wann du abhängig bist und wann du das noch unter Kontrolle hast. Es ist, okay. Der Übergang ist, den merkst du nicht. Freitag. Richtig, sie ist abgehauen, wir haben zusammen gewohnt, wir sind 1,5 Jahre zusammen gewesen und ich habe sie geschlagen. Ich habe eine kleine Behinderung, ich habe durch einen Arbeitsunfall, kann ich den Daumen nicht bewegen. Mhm. und ich bin immer auf Hilfe angewiesen, um eine Flasche aufzumachen. Mhm. Sie weiß und wusste von meiner Behinderung. Du bist immer darauf angewiesen, eine Flasche aufzumachen, wegen dieses Daumens? Ich kann es irgendwo machen, aber es ist halt sehr aufwendig. Welche Flaschen reden wir? Eine Bierflasche oder eine Sprudelflasche? Ja, und mit sowas beschäftige ich mich leider nicht. Jägermeister, okay. Das heißt, es muss dir immer jemand Fremdes deine Flasche aufmachen, die du dann säufst. Ich kann es selbst aufmachen, es dauert wahrscheinlich 3-4 Mal so lange. Kann ich mir nicht vorstellen, wenn der Daumen, es funktioniert nicht. Sagst du? Ich kann den Flaschenkopf nicht so aber bewegen, auch dass wenn ich die Flasche ohne Probleme aufmachen kann. Ich frage nochmal, nur der Daumen funktioniert nicht. Der Daumen funktioniert nicht. Da kann man doch mit den anderen Fingern eine Flasche aufmachen. Verstehe ich nicht. Das ist aber sehr schwer. Ach. Es ist sehr schwer. Egal. Erzähl, was Freitag losgefallen ist. Vorgefallen ist. Ich bin auf Hilfe anderer angewiesen, um eine Flasche aufzumachen. Sie weiß davon. Sie weiß auch von meinem Alkoholproblem. Okay, keine langen Vorreden. Was ist passiert? Ja, und sie hat mir die Flasche nicht aufgemacht, weil ich vorher schon ein bisschen was drin hatte. Und sie hat gesagt, jetzt ist gut. Und sie wollte die Flasche mir nicht mehr aufmachen. Da gab es rechts und links nicht nur einmal, sondern ein paar Mal einen auf die Fresse, auf Deutsch gesagt. Mhm. Und was dazu geführt hatte, Nasenbluten und ein Pfeilchen, also ein blaues Auge. Ja. Da hattest du vorher schon gesoffen? Ich hatte vorher schon was gesoffen. Mhm. Also ich sag mal, ich bin im Endeffekt, ich sag's dir zu meiner Schande, ich bin 24 Stunden und ich habe 24 Stunden Alkohol im Blut. Habe ich mir schon gedacht. Was hat deine Freundin dann gemacht? Ja, geheult und abgehauen. Abgehauen. Bis heute. Und am Samstag, geheult, komplett weg gewesen. Und ist zu ihren Eltern und am nächsten Tag hat sie ihm ein paar Sachen geholt, die ganzen Klamotten und so weiter, Zahnbürste und dann seitdem war Funkstille großartig. Ich habe einmal kurz mit ihr telefoniert, hat sie gesagt, verpiss dich und hat aufgelegt. Okay, heute ist Montag. Heute ist Montag. Ich habe heute mit ihr kurz telefoniert, hat sie gesagt, verpiss dich aus meinem Leben. Ja. Und dann sofort aufgelegt. Ich habe noch nicht mal irgendwo ein Wort, irgendwo tut mir leid oder bla bla bla, hey, habe ich gar nicht sagen können. Ist das zum ersten Mal passiert? Zum zweiten Mal. Das erste Mal, wo es richtig zur Sache ging. Aber die kriegt jetzt, wenn du sagst, anderthalb Jahre bist du mit ihr zusammen, seit 2 Jahren bist du Alkoholiker, hat die ja schon eine harte Zeit. Ich habe so kennengelernt, wie ich im Endeffekt jetzt bin. Ja. Ganz einfach. So, Markus, weißt du was? Ich finde absolut richtig, dass die Frau abgehauen ist. Die hat das einzig Richtige gemacht, was sie tun kann in der Situation. Was soll sie denn mit dir? Nee, pass auf, Jürgen. Sie hat mich so kennengelernt. Ja, irgendwann ist Schluss. Ja, irgendwann ist Schluss. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, sie hat mich so kennengelernt, wie ich jetzt bin. Ja. Sie weiß, dass ich mit der Situation unzufrieden bin, dass das nicht für einen Alkoholiker von jetzt auf gleich geht und dass das nicht einfach ist. Das weiß ist jeder. Alles klar. Weiß jeder. Wenn du es zweimal nicht geschafft hast, warum versuchst du es kein drittes Mal? Ja, warum versuchst du es? Ihr stellt euch das alle so lustig vor. Ja, nee, das ist nicht lustig. Das ist sauhart, das weiß ich. Muss mir gar nicht erzählen. Aber das ist der einzige Weg. Kein Mitleid, keine Einfühlung, gar nichts, radikal. Die Frau ist weg, das ist richtig so. Du hast die Frau geschlafen, du sollst dir die Birne. Ich will sie zurückhaben. Und ich will was ist? Du willst sie zurückhaben? Hör mir bitte mal einen Satz zu. Ich möchte sie zurückhaben und ich möchte meine Situation ändern. Ganz einfach. Ich bin mit meiner Situation, die ich jetzt habe, unzufrieden. Stopp, die Reihenfolge stimmt nicht. Du musst deine Situation ändern und dann kriegst du vielleicht die Frau auch zurück. Ja, nee, die kriege ich nicht zurück, weil ich ganz genau weiß, mein Problem zu bewältigen, da brauche ich 1-2 Jahre für, wenn ich Pech habe. Okay. Vielleicht auch 3-4 Jahre. So. Und dann hat die schon längst einen neuen. Okay, dann ist es halt Schicksal. Dann hast du es dir selbst eingebrockt. Aber es spricht alles dafür, dass du ab sofort, ab morgen versuchst, dein Leben zu verändern. Nee, pass auf, Jürgen, wir haben einen Unterschied in der Gedankensweise. Sie hat mich so kennengelernt, wie ich jetzt bin. Sie hat alles akzeptiert, so wie ich jetzt bin. Ja, und? Und sie ist jetzt auf einmal jetzt, ja, wie, was ja und nicht. Ja, und wie, ja, was meinst du denn, meinst du, das war für die Frau schön, seit anderthalb Jahren mit einem Alki zusammen zu sein? Ist das ein Leben? Wie Hölle ist das? Nee, das ist keine schöne Idee. Und dass die irgendwann die Faxen dick hat. Ja, dass die irgendwann die Faxen dick hat, vor allen Dingen, nachdem sie eine dann auch noch volle Kanne abgekriegt hat, ist das Normalste und Richtigste von der Welt, dass die Frau weggegangen ist. Vielleicht rüttelt es dich so auf, dass du was tust. Du sollst dich ja tot. Ich sauf mir, das hat nichts mit damit zu tun. Doch. Du bist kein Alkoholiker. Ich muss kein Alkoholiker. Ach, das ist alles die Quatsch. Die Masse deiner Zuhörer sind keine Alkoholiker. Nee. Die könnte es gar nicht nachvollziehen, Markus, das sind die dusseligsten Argumente überhaupt. Man muss nicht alles gewesen sein, um eine Meinung zu haben. Ich muss auch nicht im Krieg gewesen sein, um gegen den Krieg zu sein. Also das ist völliger Quatsch. Ich kann dir nur sagen, auch aus langjähriger Erfahrung, dass der einzige Weg ist für dich, dass du radikal mit dir umspringst. Und radikal mit dir umspringen heißt, dass du eine Entscheidung triffst, nämlich nochmal in die Klinik zu gehen. Nur das ist die einzige Möglichkeit. Ja gut, dann sauf dich tot. Dann sauf dich tot. Wie denn sauf mich tot? Ja, was ist denn das für ein Reden? Das bringt mir nichts. Was ist denn die Alternative? Wenn dir das nichts bringt, weißt du, wenn dir das nichts bringt in der Klinik, verdammt nochmal, dann setz dich auf deinen Arsch und schaff es alleine zu Hause. Schmeiß deinen ganzen Alkohol ins Klo und fange sofort jetzt ein neues Leben an. Wenn dir die Klinik nicht hilft. Hast du mal was vom Delirium gehört? Ja, natürlich. Ich kann mich damit töten. Wenn ich ins Delirium falle, kann das mein Tod sein. So, dann geh in die Klinik. Da wird dir geholfen. Mit dem ganzen Scheiß, wie heißt das, Distra und so eine Scheiße, das hilft mir nicht. Ja, wie soll es denn weitergehen? Ja, weiß ich auch. Ja. Ich bin mit meiner Situation, in der ich jetzt bin, unzufrieden. Ich will aus der Scheiße rauskommen. Ja. Und nicht morgen, nicht übermorgen, sondern. Markus, es gibt so viele schwerst alkoholkranke Menschen, die das geschafft haben, die durch Höllen gegangen sind und heute trocken sind. Warum sollst du das nicht schaffen? Ja, warum soll ich das nicht schaffen? Weil ich es 100 Mal versucht habe hier. Ich habe einen kalten Entzug hinter mir. Ja, das beeindruckt mich überhaupt nicht. Wenn du sagst, du hast es nicht 100 Mal versucht, du hast es 2 Mal versucht. Dann versuch es ein drittes Mal. Ich habe es so versucht, ohne irgendwo, dass ich in die Klinik aufenthalte, in der Psychiatrie, auf Deutsch gesagt, in der Klapse. Ja. Meinst du, der fiel mir leicht? Es war eine Demütigung. Ja, das war eine Demütigung. Ja, zu Recht auch. Meinst du, Ich frage jetzt nicht nur dich, sondern alle anderen Zuschauer oder Zuhörer. Meinst du oder meint ihr, dass das mir leicht fiel? Nö. Ihr seht das alles so locker, nein, easy. Sagt ja auch keiner. Darum geht es doch gar nicht. Es geht, ist doch völlig scheißegal, wie andere Menschen das sehen. Es geht nur um dich. Es geht, dass du ein neues Leben anfangen kannst. Und du bist erst 29 Jahre alt. Das muss man sich mal vorstellen. Du machst dir alles kaputt. Du bist auf dem Weg, dir alles kaputt zu machen. Was hast du früher beruflich gemacht? Gar nichts. Noch nie? Ich habe noch nie gearbeitet. Wie kommt das? Ja, wie kommt das? Kein Schulabschluss. Ja. Ja, und von heute auf morgen in den Tag reingelegt. Mal so gearbeitet, irgendwo Kisten geschleppt und so eine Scheiße. Also ohne, dass ich jetzt irgendwo eine Berufsausbildung habe. Ja. Ja, okay, da kann man aber auch noch was dran ändern. Da kann man auch noch was dran ändern. Mit 29, ich setze mich jetzt nicht irgendwo jetzt noch auf die Schulbahn und dass ich mit 30, 31 mein Haus oder mein Altschulabschluss. Nein, der feine Herr setzt sich nicht mit 30 mehr auf die Schulbank. Aber bevor der feine Herr sich eventuell auf die Schulbank setzen könnte, muss er erstmal sein Leben in den Griff kriegen. Und das hast du noch überhaupt nicht. Hab ich nicht. Ja. Du hast vollkommen recht. Ja. Ich habe mein Leben nicht in den Griff. So. Und wenn ich mein Leben in den Griff kriegen sollte, das kann Jahre dauern. Das kann 3, 4, 5, 6, 7 oder 10 Jahre dauern. Nee, so lange dauert das nicht. Merkst du, dass du dich immer versuchst rauszureden? Es gibt eigentlich gar nichts mehr zu reden. Du musst einfach, entweder sollst du dich weiter in die Gosse, okay, dann sag ich Schluss. Oder du sagst, ich will was ändern und trotz aller... Ich will was ändern, sonst hätte ich nicht angerufen. Ja, aber du willst, dass man es dir auf einem silbernen Tablett serviert. Und das wissen wir alle, das weißt du auch, dass das so einfach eben nicht geht. Sondern dass es verbunden ist mit großen, großen Schwierigkeiten. Ja, und die musst du... Nicht nur mit großen Schwierigkeiten verbunden, sondern mit großen Schmerzen verbunden. Auch, gut. Aber das hast du dir selbst eingebrockt und dann musst du dann durch. Ihr habt alle keinen Entzug hinter euch. Das mit den Schmerzen, wenn alles zittert, gar nichts mehr geht, gar nichts. Ja, Markus, was reden wir denn? Wir reden nur im Kreis. Was ist denn die Alternative? Dann pass auf. Dann sag du mir mal ein Argument. Oder nenn du mir mal ein Argument, was ich machen sollte. Ein vernünftiges Argument, was ich auch akzeptieren könnte. Nee, du akzeptierst ja keine Argumente. Du redest dich heraus. Das sind die Argumente, nur die Argumente sind für mich nicht haltlos, weil ihr nicht mitreden könnt. Das ist das Problem. Markus, das beeindruckt mich überhaupt nicht, wenn du sagst, ihr könnt nicht mitreden. Ich kann dir die Situation von außen sagen. Wenn du so weitermachst, gehst du vor die Hunde. Du hast nur eine einzige Chance, dass du nochmal durch die Hölle gehst, die du schon zweimal versucht hast zu durchgehen, aber es nicht geschafft hast. Nur so geht es. Ich habe versagt. Okay, mir kommen die Tränen. Dann versuch's bitte nochmal. Mehr kann ich dir nicht sagen. Ich halte das ein drittes, viertes, fünftes. Du bist ein Jammerlappen. Echt, wenn ich schwöre, dass uns Hunderte, wenn nicht noch mehr, Alkoholiker, ehemalige Alkoholiker zuschauen, die jetzt einen Hals kriegen bei dem, was du sagst. Wenn du ständig immer zu jammerst, ich schaff das nicht. Ich sag's dir. Ich schaffe es leider nicht. Das ist das Problem. Ich schaffe es nicht. Sagst du jetzt, und du bist ja jetzt auch schon besoffen. Ich bin nicht besoffen, ich bin angetrunken. Ja, gut, du hast den ganzen Tag schon getrunken. Jägermeister. Ich trinke ja auch mal. Pass mal auf, ich biete dir an. Du kriegst noch einfach ein paar neutrale Informationen an die Hand von meinem Team im Hintergrund, was du tun kannst ab morgen. Und da musst du es tun. Oder du lässt es sein. Ich will eine Meinung von dir hören. Eine Meinung. Erstens, wie kriege ich meinen Schatz zurück? Indem du in eine Klinik gehst. Und dann ist er weg. Das geht nicht von heute auf morgen. Das weiß ich nicht. Das Risiko ist groß. Wenn du nur die einzige Chance, die du hast, ist, dass sie glaubhaft mitkriegt, dass du dein Leben verändern willst. So. Anders geht es in deiner Meinung nach nicht? Nee, hundertprozentig nicht. So, Markus, jetzt legst du auf und wir melden uns gleich nochmal, okay? Wir sind zwar nicht auf einen Nenner gekommen, ich danke dir trotzdem. Okay, so kann es ja auch mal sein. Ciao. Okay, tschüss. Markus, noch ein Markus. Jetzt war ich gerade ein bisschen verwirrt hier. 35, hallo Markus. Hallo. Um was geht's bei dir? Ja, bei mir geht's um Treue und um Fremdgehen. Also bei mir ist das so, in den letzten 5 Beziehungen wurde ich 6-mal betrogen. In den letzten 5 Beziehungen 6-mal betrogen? Ja, genau. Von einer halt öfter und die anderen halt alle so dann hinternach. Und bei mir ist das jetzt so, ich bin im Moment ziemlich am Verzweifeln. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Bist du denn solo im Moment? Ja, schon jetzt seit 2 Wochen. Seit 2 Wochen. Wie lange warst du mit der letzten Frau zusammen? 9 Monate. Und wie viel Mal ist die fremdgegangen? Einmal. Also bei mir ist das jetzt so, ich überlege die ganze Zeit, was ich falsch mache. Ich habe auch schon mit meinen Freunden drüber gesprochen, mit Familie, Bekannten und so weiter. Der eine sagt das, der andere sagt das. Was sagen denn die Freunde so? Sag mal so in Stichworten. Du bist so gutmütig, du willst immer zu viel, du steckst zu viel in die Beziehung rein, nimm dich mal zurück und so. Mhm. Das nehme ich mir auch immer vor und für meine Verhältnisse denke ich, dass ich eigentlich ganz normal reagiere oder so. Aber wie haben denn, wenn du mit den Frauen gesprochen hast, ich gehe mal davon aus, dass du die zur Rede gestellt hast, wie haben die das begründet, warum die fremdgegangen sind? Also eine hat mir mal was dazu gesagt, die anderen, da kam es nicht mehr dazu, weil ich dann den Kontakt sofort abgebrochen habe. Eine hat mir mal gesagt, ja, das hätte sich so zwischen uns verändert und ich wäre so, die Beziehung hätte sich verändert und die Liebe wäre nicht mehr da und das könnte man nicht erzwingen. Und dann ging das aber schon, nachdem ich habe dann erfahren, das ging dann schon ein bisschen länger dann. Dann sage ich ja, wieso hast du mir das denn vorher nicht gesagt? Ja, mit dir kann man ja nicht darüber reden, du redest ja einen Grund und Boden. Ach. Ja. Redest du so viel? Eigentlich reden Männer ja in der Regel nicht so viel. Ja, also ich rede gerne und ich diskutiere gerne. Also zum Beispiel mit dem Kandidaten, den du da vorher hattest, da hätte ich wahrscheinlich jetzt nicht so lange diskutiert, weil mir da die Hutschnur hochgegangen wäre. Ja. Aber in der Regel, also wenn ich, also sagen wir mal so, wenn man ein Problem in der Beziehung hat, bin ich der Meinung, dass man darüber reden soll und dass man das ansprechen soll und das, sagen, hör mal, das ist ja genau das, was die Frauen wollen und wünschen. Ich höre hier 100 Millionen Mal von Frauen, die mit Männern zusammen sind, wo die Kerle ihren Mund nicht aufkriegen. Insofern wundert mich das schon, dass das die Frauen dann wiederum abgeschreckt hat bei dir. Waren die mit deinem Sex nicht zufrieden? Nö, würde ich nicht sagen. Im Gegenteil. Also da war eine dabei, da hätte man den ganzen Tag im Bett liegen bleiben können. Ja, aber wiederum, Fremdgehen heißt ja Sex mit jemand anderem haben, dass es doch irgendwie aus der Ecke kommen könnte. Also ich will mich jetzt nicht überschätzen oder so, aber ich denke mal, dass das eigentlich nicht so nicht das der Fall. Problem also du bist schon ein Recke im Bett. Ja, also ich denke mal, man merkt das ja so in den Reaktionen und so weiter. Also das war, denke ich mal, immer okay. Okay. Ich denke, dass da so was Zwischenmenschliches, irgendwas ja, nicht stimmt. Ich habe gerade ausgedacht, es kann ja auch einfach ein blöder Zufall sein. Es kann aber auch sein, dass es irgendwie mit dir zusammenhängt. Ja, das ist das, Domian, weswegen ich dich anrufe. Weil du gibst immer ganz klar auf den Punkt Ansagen und sagst, das ist so und so. Und ich bin mir halt jetzt im Moment so ein bisschen unschlüssig. Liegt es nur an mir? Liegt es überhaupt an mir? Liegt es daran, wie ich die Frauen kennengelernt habe, halt viele über Internet und so, und dass ich mich da habe blenden lassen? Und vor allen Dingen, wie gehe ich jetzt weiter mit der Situation um? Weil eigentlich bin ich ein ziemlich lebenslustiger Mensch und ich habe auch ein Leben, ich habe auch einen Sinn, sehr hohen Sinn im Leben und will auch eine Partnerschaft haben. Wie lange warst du am längsten mit den Frauen zusammen, über die wir es geredet haben? Die letzte war 9 Monate, sagst du? Die war 3,5 Jahre. 3,5 Jahre. War das eine große Liebe? Puh, schwierig. Also da habe ich mich... Das hat sich so entwickelt von meiner Seite aus. Von ihr war das schon eher da. Bei mir hat sich das dann nach und nach so irgendwie, ist da so ein gewisser Trott reingekommen und dann war das halt so was wie Liebe, sage ich mal. Klingt ja nicht so gut von deiner Seite aus. Ja, also von daher kann ich dann schon nachvollziehen. Dann ist schon klar, dass die dann irgendwann unzufrieden ist und die dann ausgeschält. Warum bist du mit dir, wenn es so war, warum bist du mit ihr überhaupt dann so lange zusammengeblieben? Ja, das ist eine gute Frage. Tja. Wie lange wart ihr zusammen, als sie dann fremdgegangen ist? Da waren wir 2003 Jahre. Naja, also am Ende eurer Zeit, ne? Da hatte die keinen Bock mehr auf dich. Ja. Weil es nicht stimmte. Ich meine, aus sowas kann man ja auch für sich lernen, dass man überlegt, was habe ich wirklich falsch gemacht? Wahrscheinlich... jetzt mal ganz, ganz schnell geurteilt, vielleicht warst du da zu lange in der Beziehung und warst nicht konsequent genug. Ja, das kann gut sein. Das hättest du früher beenden müssen. Ja, dass ich in der Beziehung, dass das nicht geklappt hat, das kann ich noch nachvollziehen. Aber die anderen Sachen, die waren auch nicht so lange und dann weiß ich auch nicht, also das war vorher immer so, alles super, telefoniert und wir haben uns getroffen und alles war toll und ich war so toll, mit mir kann man ja so gut reden und dann von einer Sekunde auf den anderen vielleicht, war... Vielleicht solltest du, Markus, das ist so eine Leitlinie, ist ja toll, wenn du viel redest, vielleicht solltest du einen Tick mehr zuhören und auch die Frauen beobachten und die Frauen auch ein bisschen fragen, dass du die nicht zuquatscht, sondern dass du die auch befragst und somit noch ein besseres Gefühl für die kriegst und für die Situation. Aber das mache ich ja meistens. Also ich frage ja dann auch, gefällt dir das, möchtest du das, wollen wir da hinfahren? Ist schwer, auch mit so Allgemeinplätzen jetzt das zu lösen. Das ist wirklich sehr schwer. Ja. Es kann ja immer noch sein, dass da auch vielleicht 1-2 Mal das ein Zufall wirklich war und dass sich alles jetzt so bald bei dir... Aber immer natürlich, wenn eine Beziehung kaputt geht, finde ich, dass das immer auch eine Chance ist für einen selbst, dass man wirklich mit großer Strenge sich selbst anguckt, immer alles auf den Tisch legt. Was kann ich jetzt daraus lernen für mich und was habe ich falsch gemacht und welche Fehler dürfen nicht wieder passieren? Aber das ist das Problem, Domian. Ich weiß wirklich nicht. Und ich bin sehr selbstkritisch. Wenn ich Scheiße gebaut habe, dann sage ich, okay, hör mal, da war ich ein Arsch, ich habe das und das falsch gemacht, tut mir leid, lass uns drüber reden. Mhm. Also ich bin wirklich sehr selbstkritisch, aber ich weiß in dem Zusammenhang nicht, wo meine Fehler sind. Mhm. Und ich habe auch mit den Frauen versucht, drüber zu reden. Die haben dann gesagt, ja, die Liebe war nicht mehr da. Gut, dann war es so. Dann lag es vielleicht auch nicht an dir. Aber diesen einen Punkt, den die eine Frau gesagt hat, dass du die zu sehr niederredest oder wie die sich ausgedrückt hast, würde ich mir ein bisschen zu Herzen nehmen. Mhm. Und vor allen Dingen auch, deine Freunde haben gesagt, dass du zu gutmütig bist. Ja. Und was haben die noch gesagt? Du hast gerade noch ein Beispiel, ne? Zu gutmütig und ich gebe immer zu viel, also ich bin zu schnell, zu offen und ich gebe zu viel Gas praktisch in der Beziehung, schon ganz am Anfang. Ja, auch ein guter Punkt. Ich gebe zu viel Gas. Ne? Ist vielleicht auch nicht so gut. Dass du, ich habe ja auch so ein Gefühl jetzt für dich, dass du bist schon, also dich kann man gut wegbremsen, das merke ich, aber du, wenn man dich laufen lässt, würdest du auch abschießen, ne? Ja, ja, ja. Dass du dich da einfach mal ein bisschen mehr zurückholst und zurücknimmst, kann dir ja im anderen, so im ganzen Leben auch nicht schaden, im beruflichen oder im Freundeskreis und so. Ja. Und ja, das stimmt. Und ansonsten würde ich auch jetzt nicht zu schlecht daraus lernen und die ganze Frauenwelt nicht verdammen. Es gibt ja auch nette Frauen und gute Frauen, die dich nicht betrügen würden. Ja, aber jetzt mal ohne Mist. Also ich meine, ich bin jetzt, das ist jetzt ununterbrochen vorgekommen. Jedes Mal bin ich betrogen worden. Also mit dem Vertrauen hapert es im Moment klar, ein bisschen bei mir. Jetzt machen wir ein bisschen Pause. Muss ja nicht gleich jetzt. Bist du immer von einer Beziehung in die andere weggegangen? Ja. Ja, so, das wollen wir jetzt mal nicht machen. Jetzt bleibst du erstmal schön eine Weile für dich alleine. Kannst ja deinen Sex irgendwie suchen, das ist ja okay. Aber sammel dich erstmal ein bisschen und denk mal über viele Sachen nach, die wir jetzt besprochen haben, die deine Freunde dir sagen und Dinge, die dir vielleicht im Nachhinein noch einfallen. Vielleicht auch die Sache mit der langjährigen Frau, warum du so lange drin geblieben bist in der Beziehung, warum nicht früher rausgegangen und so weiter. Ich glaube, dass du eine ganze Menge Sachen zusammenkriegst im Laufe der Zeit, die für dich gut sind, für die nächste Beziehung. Okay. Also ein bisschen jetzt mal alleine sein. Man muss auch alleine sein können und dann gut leben. Ja, also das kriege ich eigentlich auch ganz gut hin. Also mir ist nie langweilig, ich kann mich immer beschäftigen. Das ist nicht so das Problem. Also, aber in dem Sinne verabschieden wir uns jetzt mal. Okay. Ja, mein lieber Markus. Kriege ich noch ein Autogramm ja, von dir? Leg mal auf, wir rufen dich gleich mal an. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Und hier ist noch Simone, die ist 44. Hallo Simone. Simone. Hallo. Hallo, ich grüß dich. Hallo Simone. Hallo Domian. Um was geht's? Ich habe ein Riesenproblem. Ich habe eine 13-jährige Tochter und die 13-jährige Tochter ist in einen 16-Jährigen verliebt. Die sind jetzt 7 Monate zusammen und die Mama, die akzeptiert das überhaupt nicht. Welche Mama? Von dem Sohn oder? Von dem Freund. Von dem Freund. Aber du akzeptierst es? Ich akzeptiere es, ja. Ist ja schon jung, 13? Ja. Nee, genau. Nee, ich meine, von deiner, ist das schon ein großer Altersunterschied in dem Alter 13 und 16? Und ja, 13 ist ja auch noch sehr jung. Ja, genau. Aber für dich ist es okay? Für mich ist es mehr oder weniger okay. Weil? Sie hat sich halt unsterblich verliebt. Ja. Und für sie spielt es eine totale Rolle. Sie hat gute Freundinnen, sie ist akzeptiert in der Schule und sie mag ihn, sie haben sich wirklich verliebt und es ist total klasse. Mhm. Ich habe ihn auch kennengelernt, ich habe das ganze Umfeld von ihm kennengelernt. Und alles in Ordnung. Ja, genau. Mhm. Aber das Problem ist halt seine Mama. Die sagt, wie begründet sie das? Weil deine Tochter noch zu jung ist? Nein, überhaupt nicht. Ach so. Nein, überhaupt nicht. Sie akzeptiert das in dem Moment nicht, weil ihr Sohn möchte arbeiten gehen. Er ist jetzt 8. Klasse Hauptschule. Mhm. Meine Tochter ist 7. Klasse Hauptschule. Ja. Und sie möchte, dass er arbeiten geht. Ja. Jeden Tag nach der Schule. Ja. Jeden Samstag. Und er soll sein Taschengeld selber verdienen. Er hat keine Zeit für Freundinnen. Er soll seinen Unterhalt verdienen. Ach er so. Soll seine Klamotten selber bezahlen. Achso, die hat Angst, dass durch diese Freundschaft der zu wenig Zeit zum Arbeiten hat. Genau, richtig. Aber da könnte man sich auch irgendwie regeln, einigen. Der geht erstmal arbeiten und abends treffen die beiden sich. Richtig, habe ich versucht. Das möchte sie auch nicht. Oder glaubst du doch, dass es vielleicht an dem Altersunterschied liegt? Könnte ich mir vorstellen. Oder könnte es sein, dass sie mit eurer Familie nichts anfangen kann, dass ihr irgendwie nicht wohlhabend genug seid oder irgend sowas? Ich meine es überhaupt nicht, weil ich bin ganz normal, mein Mann ist ganz normal, ja, also ja. Wir sind nicht übertrieben oder ja. Wie auch immer, um Gottes Willen nicht, nein, wir gehen ganz normal durchs Leben. Hast du denn mit dieser Frau schon gesprochen? Ja, mehrmals. Und die sagt definitiv nein, sie stimmt dem nicht zu? Richtig. Habt ihr ein Problem jetzt? Ja, genau. Aha. Und das ist mein Problem, weil der Junge, der weint jeden Tag nach der Schule. Ja, und deine Tochter wahrscheinlich auch. Genau. Ich gucke gerade auf die Uhr, wir sind gleich raus hier aus dem Sender. Ja. Leg mal auf, wir melden uns gleich nochmal bei dir. Okay, danke. Okay, tschüss. Ciao. In der Technik, Thomas Wittig, morgen sind wir wieder da, 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr WDR Fernsehen, wieder mit einer freien Themennacht. Ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht. Bis morgen, tschüss.